Kundgabennummer 6549 vom 17.05.1956. Der Weg zur ewigen Heimat. Der Weg zur Heimat kann lang und bequem, aber auch kurz und beschwerlich sein, je nach eurem Ernst, mit dem ihr euer Ziel erreichen wollet. Ihr könntet aber auch sehr leicht einen ganz falschen Weg einschlagen, wenn es euch gleichgültig ist, wohin ihr gelanget. Ein beschwerlicher Weg wird niemals zur Tiefe führen, denn der, der euch in die Tiefe locken will, zeigt euch solche Wege, die euch reizen, sie zu gehen. Er wird euch niemals über einen beschwerlichen Weg zu sich locken. Darum solltet ihr immer bedenklich werden, wenn euer Erdenweg allzu leicht und freudenreich ist. Ihr solltet euch dann stets fragen, ob ihr wohl recht gehet, ob es der Weg ist zur ewigen Heimat. Aber zumeist seid ihr zufrieden, wenn nur euer Erdenleben euch das schenkt, was ihr begehret, und ihr denket dann kaum an das Leben eurer Seele nach dem Tode. Aber ihr solltet bedenklich werden. Wollet ihr zur Höhe gelangen, dann muss euer Aufstieg auch Kraft erfordern. Er wird niemals mühelos zurückgelegt werden können. Es sei denn, ihr übergebt euch voll und ganz mir und lasset mich euch führen. Dann werdet ihr die Mühen des Aufstieges nicht so zu spüren bekommen. Und dennoch geht der Weg aufwärts. Darum achtet dessen, dass ein ebener Weg niemals zum Ziel führen kann. Und nehmet alle Nöte und Mühsal ergeben in Kauf, denn sie garantieren euch einen Aufstieg zur Höhe, zu mir, der ich niemals unten, sondern immer nur oben zu suchen bin. Und achtet darauf, dass ihr nicht von diesen aufsteigenden Wegen wieder auf die breite, bequeme Straße geratet. Denn jederzeit könntet ihr euer Ziel wandeln. Jederzeit ist euch Gelegenheit geboten, vom breiten Weg auf den schmalen, schwer gangbaren Weg zu wechseln. Wie es aber auch umgekehrt jederzeit möglich ist. Denn mein Gegner wird nie aufhören, euch zu locken und euch immer wieder reizvolle Gegenden vor Augen stellen, die euch veranlassen sollen, dorthin eure Schritte zu lenken, wohin er euch haben will. Ein allzu leichtes Erdenleben mit irdischen Freuden und Genüssen jeglicher Art ist ein solcher breiter, leicht gangbarer Weg, der wohl auch noch vor der Beendigung des Erdenlebens vertauscht werden kann mit dem steilen Weg zur Höhe. Aber dann das Erreichen des Zieles wohl noch möglich, aber doch sehr fraglich sein kann. Denn kein Mensch weiß es, wann sein Erdenleben beendet ist und ob er noch zuletzt die Gelegenheit haben wird, auf den schmalen Weg, der zur Höhe führt, einzubiegen. Kein Mensch weiß, ob er jemals die versäumte Zeit nachholen kann, ob er im Erdenleben noch seine Zielrichtung wird ändern können. Darum auch solltet ihr keinen eurer Mitmenschen beneiden, dessen Erdenleben sorglos und stets freudenreich scheint. Er ist noch nicht auf dem rechten Wege. Er wird noch zu sehr von dem bedacht, der ihn zur Tiefe locken will. Und doch könnet ihr an meiner Hand geführt euch auch des Erdenlebens erfreuen. Nur werden eure Freuden und Wünsche andere sein, als ihr bei den Mitmenschen beachten könnet. Denn die Gaben, die ich euch austeile, sind anderer Art. Aber sie können den Menschen weit mehr beglücken als irdische Güter. Und sie vermitteln euch gleichzeitig die nötige Kraft, die ihr für den Aufstieg zur Höhe brauchet. Und ihr habt wahrlich keine schlechte Wahl getroffen, wenn ihr schon frühzeitig abzweigt von dem breiten Weg auf den ungangbar scheinenden schmalen Weg zur Höhe. Denn dann verlangt ihr nicht mehr danach, was ihr zurückgelassen habt. Ihr schauet nach oben und folget dem Licht, und ihr gelanget sicher zum Ziel, zu mir in euer Vaterhaus. Amen.